Nummer 2. Sie hören die Telefonauskunft. Unter dem Namen Bachmann sind drei Teilnehmerinnen vermerkt. Es gibt eine Inge Bachmann, die einen Friseursalon in der Berchtesgadener Straße hat, aber sie meinten, dass die Teilnehmerin keinen Laden besitzt. Sie sind sich aber auch nicht sicher. Ihre Privatnummer darf ich Ihnen allerdings nicht mitteilen, da die Teilnehmerin das nicht wünscht. Aber die Ladennummer ist 0221 67 45 33 20. Für Inge sehe ich eine zweite Person, aber da ist nichts weiteres vermerkt, außer ihrer Handynummer. Und die lautet 0171 34 50 40 78. Eine dritte Teilnehmerin wäre auch Inge Bachmann-Feldmann. Die Nummer lautet 0221 50 25 67 4. Wollen Sie gleich mit einer der drei Teilnehmerinnen verbunden werden? Ansonsten danken wir Ihnen für Ihren Anruf.